von der Opposition scharf kritisiert worden. Dickes Plus für Volkswagen. Der größte Autobauer Europas hat im vergangenen Jahr 22 Milliarden Euro verdient. Nie hat ein Unternehmen in der Geschichte der Bundesrepublik einen größeren Jahresgewinn verbucht. Das Plus von fast 39% sei vor allem der Übernahme von Porsche geschuldet. Ohne Porsche wäre der Gewinn deutlich niedriger ausgefallen. Bus- und Bahnfahrer müssen sich möglicherweise auf höhere Fahrpreise einstellen. Der Verband der Verkehrsunternehmen hält einen Anstieg von bis zu 7% im nächsten Jahr für möglich, sollten die Unternehmen die Umlage für Ökostrom bezahlen müssen. Das planen Bund und Länder. In der Fußball-Bundesliga beginnt der 23. Spieltag am Abend mit dem Kampf um den Champions-League-Quali-Platz. Die beiden Überraschungsteams Freiburg und Frankfurt treffen aufeinander. Mit einem Sieg können die Freiburger in der Tabelle an der Eintracht auf den 4. Platz vorbeiziehen. Anstoß ist um 20.30 Uhr. Hitradio Ohr. Einfach näher dran und besser unterwegs. Der Verkehrsservice. Präsentiert von Audi Linklar. Wer gut fahren will, fährt direkt zu uns. Audi Linklar. Mit der riesigen Auswahl an jungen Gebrauchten. 3 nach 7, hallo Autofahrer. Auf der A81 Singen Richtung Stuttgart zwischen Ehningen und Böblingen-Sindelfingen ein Unfall. Hier stehen Sie 3 Kilometer im Stau. Geblitzt wird in Offenburg in der Platanenallee, Höhe Messe beidseitig und auf der B294 Schiltach Richtung Wolfach. Das war's von mir, ich bin Sven Steiner und räume jetzt das Mischpult für Charlie 2000. Schönes Wochenende. Seine Platten liegen alle schon längst parat. Im Studio haben wir schon wieder 50 Grad. and gentlemen, Hit Radio Ruhr. Hallo Nachtschwärmer! Wir haben wieder Freitag. So, jetzt ein paar Tipps für den nächsten Einkauf. Ein klarer Fall für die Werbung. Seit wann machen wir Werbung? Ich glaub, es geht los. Und ob es losgeht. Tolle Werbung. Früher war alles ganz einfach. Benzin war Benzin und Diesel war Diesel. Und jetzt? Jetzt kommen die von Citroën und stellen die ganze Welt auf den Kopf. Diesel ist wie Benzin, Benzin wie Diesel. Kann mir das mal jemand erklären? Bei Citroën gibt es jetzt viele Diesel-Pkw zum Benzinerpreis. Da sparen Sie nicht nur beim Kauf bis zu 2.850 Euro, sondern auch beim Tanken. Und einen 500-Euro-Tankgutschein gibt's jetzt noch obendrauf. Nur bei teilnehmenden Händlern. Citroën. Kreativtechnologie. Hey Schweinebacken, ich bin zurück. Willkommen in Moskau. Entspann dich, hier ist es sicher. Am Arsch ist es sicher. Wie kommt's eigentlich, dass du immer in der Scheiße steckst? Die Frage stelle ich mir auch immer wieder. Stirb langsam. Ein guter Tag zum Sterben. Yippie-yay, Schweinebacke. Jetzt nur im Kino. Maximum Clubbing. Die Radio Club Show live aus dem Codex Club in Aachen. Urban Mashup Sound. Elektropop. House. Die Hot Tunes von den Plattentellern dieser Welt. Jeden Freitag mit DJ Rockhound and Friends. Wir bringen das Clubleben direkt in dein Wohnzimmer. Maximum Clubbing. Immer freitags ab 23 bis 3 Uhr live aus dem Codex Club Aachen. Hier auf Hitradio Ohr. Präsentiert von Tri AG Automobile, deinem Renault-Partner der Region. Auch in Birkenfeld, Kippenheim, Baden-Baden und in Bühl. Ach, wissen Sie, viele beneiden mich um mein Leben. Immer auf Achse, in der ganzen Welt unterwegs. Aber dass das auch Stress sein kann, das wissen die wenigsten. Die ganzen Reisen planen, Hotel, Flug, Mietwagen, Bahntickets und. Ich bin froh, dass ich jetzt einen kompetenten Partner gefunden habe, der sich um alles kümmert. Das Reisebüro Zimmermann in Gengenbach. Ein Anruf und alles wird für mich erledigt. Da kann man sich doch auf die wichtigen Dinge im Leben konzentrieren. Reisebüro Zimmermann, mitten in Gengenbach. Hallo Suni, hier ist Mama. Da du ja nur noch über das Internet kommunizierst, dann eben auf diesem Weg. @SuperSuni96, räum endlich dein Zimmer auf. Bei dem Saustall hilft ja kein Virenscanner mehr. Ich wäre fast abgestürzt, als ich das gesehen habe. Der Speicherplatz vom Papierkorb ist voll, dein Bett braucht ein Upgrade. Alle Fenster sind offen und das Backend sieht erst aus. Ich sag nur Dislike. Papa kann auch nicht mehr darüber roffeln. Der ist kurz vorm Ausloggen. Also, wenn du dich jetzt nicht mit Highspeed zu Hause anmeldest, dann followt dir deine Mutter und dann twittert's aber mal richtig im Karton. Mit Radio erreichen Sie immer die Richtigen. Radio geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Scheiße! Scheiße! Scheiße! Na, kennen Sie das auch von Ihrer Werkstatt? Dann kommen Sie lieber gleich zu Bliss. Bliss Autosport in Lahr. Werkstatt, Verkauf und Individualtuning. bliss-autosport.de. Captain, wir nehmen gleich volle Fahrt auf. Brauchen aber noch Verstärkung. Na dann, heuern wir an. Kommunikationsdesigner und Designpraktikanten. Ab zu uns an den Bodensee. Gute Idee. Werbeagentur Rheingold, die Full-Service-Agentur für On- und Offline-Konzepte aus Konstanz, sucht dich. Einfach vorbeiklicken unter werbeagentur-rheingold.de. Volle Fahrt voraus und bewerben unter www.werbeagentur-rheingold.de. Leute, Kult-DJ Heinz Ketchup, Partyband Tom und Andy und Backslash Events präsentieren Die Fete. Magst du die Kult-Hits der 80er und 90er? Feierst du gerne in tollem Ambiente? Möchtest du Gleichgesinnte treffen? Dann komm am 23. Februar in die Festhalle Offenburg-Weiher. Die Fete. Weitere Infos im Facebook oder unter www.tomundandy.de. Cool. Kennst du Currywurst? Kennst du? Na klar kennst du, aber kennst du Mac-Currywurst? Ja, ihr habt das jetzt mit Brötchen, mit Pommes. Kannst du mit Coke, zum hier essen oder zum mitnehmen. Kennst du nicht? Na dann, kommst du und probierst du. Neu, die Mac-Currywurst bei McDonald's. In mild oder scharf und nur für kurze Zeit. Für nur 2,99 Euro. Unverbindliche Preisempfehlung. Yo, play house on the Say yeah! Here we go! Ja, here we go. Hallo Nachtschwärmer, seid ihr bereit für heute? I wanna hear everybody in the place say ho! Public domain. Es gibt wieder jede Menge Interessantes. Pleiten, Pech und Panne natürlich. Und dann noch was? verschwinde aus meinem Rampenlicht. Al, du hältst dich jetzt Ruhe hier. Im Namen aller Bandys auf der ganzen Welt erkläre ich diese Party als für das Volk geöffnet. Ja, okay. Jetzt kann die Post angehen. Ja. Ladies and gentlemen, are you ready for the first sensation DJ 2011? Make some noise. Are you ready? DJ Brasso. Das ist schon der erste Hammer hier. Van Halen, A New Order. Wir haben Freitag. Und ich sage nochmal Hallo Nachtschwärmer. Knallhart. Das ist der heißeste Start ins Wochenende. Wir katapultieren dich in die Freitagnacht. Danach braucht ihr nur noch Ruhe. Action zwischen Himmel und Hölle. Der heißeste Start ins Wochenende. Heute. My milkshake brings all the boys to the yard, and they're like, it's better than yours. what the guys go crazy for. Ja, 19.30 Uhr, hallo am Freitagabend. Ich habe hier nicht nur Al Bundy als Freund, den größten Damenschubkäufer aller Zeiten mit seiner Family, sondern auch Two and a Half Men Freunde wie Charlie Harper und Co. Er ist ja leider nicht mehr dabei, aber es kommen immer noch Folgen von ihm. Die sind natürlich wesentlich besser als das bisherige. Das wissen wir ja schon. Ah, jetzt wollen wir mal sehen, was Charlie Harper zu Jack, dem Sohn von deinem Bruder, zu sagen hat. Was ich dich fragen wollte ist, war ich dir ein gutes Vorbild? Machst du Witze, du zockst, du säufst, du bringst jeden Abend eine andere Frau mit. Ein besseres Vorbild gibt's doch gar nicht. Weißt du, die sollten deinen Kopf auf Münzen prägen. Ja, so ist es, genau. In the mix. Aber noch die Zugabe von denen? Ich kann nicht mit essen gehen, Charlie. Warum? Hast du ein Date? Sagte er aus reiner Höflichkeit, obwohl er die Antwort schon kannte. Nein, ich habe kein Date, antwortete er, während er dachte, leck mich doch am Arsch, du bescheuerter Säufer. Run to me on your Maximum Music FM. Ja, das ist der Freitag. Live-Version, Spezial. Die gab's nie. Lady Gaga und Judas Priest. Genau. Lady Gaga, Judas Priest, ja! Ist das alles? Natürlich nicht. Das fette Paket. Nur solange der Vorrat reicht. Probably the best music. Come on. Wieder richtig spannend. Techno-Musik mit dir, Brille, Ise, Druck mal ohne Pille. Will man nicht auf Waffe tanzen, lieber wieder richtig spannend. Techno-Musik mit dir, Brille, Ise, Druck mal ohne Pille. Hey Alter, ich hab da mal ne Frage. Es ist hier voll die Kackparty. Nicht los, Tanzfläche leer, ey, alles steht rum, ey, weißt du? Kannst du nicht mal was anderes auflegen? Ey, du bist hier voll der Loser, ey.

Ketterer sind netterer. Ich hatte endgültig die Nase voll von schlecht bezahlten Nebenjobs. Endlich etwas, das sich auszahlt. Also ich bin morgens immer schon sehr früh wach. Und jetzt werden meine morgendlichen Spaziergänge sogar bezahlt. Ich gehöre noch lange nicht zum alten Eisen. Ich bessere jeden Monat meine Rente auf. Das ist Extrageld. Dafür leiste ich mir was Schönes. Mehr im Monat, mehr vom Leben. Wir freuen uns auf Sie in unserem Team. Ihre mittelbadische Presse. Telefon 0781 504 17 17. Offenburg 504 17 17. Du bist aber eine große Katze. Lass dich doch mal streicheln. Du kannst alles tun, aber nicht alles trinken. Freiersbacher, das magnesiumreiche Mineralwasser aus Baden. Freiersbacher und Baden sprudelt. Heute Abend Codex Club in Aachen. Connection complete. Ja, heute Abend geht's wieder rund im Codex. Heute heißt 5 vor 12, nämlich 5 Freunde müsst ihr sein, wenn diese 5 Freunde gemeinsam vor 24 Uhr Eintritt bezahlen, bekommt die Gruppe 50 Euro Freiverzehr. Ja, wie finde ich das? Aber vor 24 Uhr, nicht vergessen. Da, da, da, da, da. Ja, morgen Samstag. 3 und... Nee, Moment, wo bin ich denn? Ja? Und zwar morgen ist Massengeburtstag. Das heißt, alle Februar-Geburtstagskinder erhalten 25 Euro Freiverzehr. U18... Nur 15 Euro. Das würde mir stinken. Deswegen Ausweis nicht vergessen. Unbedingt mitbringen. Codex Club in Aachen. Connection complete. Und da ist 1 Uhr Zapfenstreit. Bis 1 Uhr gilt diese Aktion. Mit 25 Euro morgen Samstag. Ja, nicht vergessen. Kleine Vorschau, Freitag, 1. März, Single Party. Und ganz neu, Samstag, 2. März, die Weiber drehen am Rad. Die Weiber drehen am Rad. Das ist ja eigentlich nicht neu. Frauen, aufgepasst, 100 Paar Schuhe suchen einen neuen Besitzer. Im Codex gibt es Schuhe und Accessoires aus codex-club.de. Ja, genau. Codex Club in Aachen. Einfach auf die Internetseite schauen. Brandaktuelle Kollektion von Buffalo und Blink. Die gibt's zu gewinnen. Dreh am Rad und schrei vor Glück. Das am Morgen in einer Woche, 2. März. Ja, hier geht's ins Partywochenende. Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow! Schaut das Radio an, Charlie ist dran. Er legt die allerschönsten Singles auf. Oh Mann, da steh ich drauf. Er ist mein DJ-Leader. Spiel mir noch eins, gib mir den Gnadenstoß. Du machst mich atemlos, dich hör ich immer. Shawty get paid. Do it for them girls that be jealous anyway. On stage, I wanna be a maid. Drop that, it's your birthday. Top back, yeah, that's work for this cake. Stop that, lock that, work it in place. You the best, shawty, don't be scared. Let loose, get a Louis like hers. You the truth, get the money, it's yours. Back it up like that, yes sir. Oh, oh, baby, want some low, baby. I love the way you do it, cause you do it. Ja, nachschlagen kurz vor 20 Uhr und willkommen, die sich noch zugeschaltet haben. Ihr könnt mich erreichen entweder über studio@hitradio-ohr.de per Mail oder Facebook. Charlie2000Fan. Das hätte ihr dann auf meiner Seite, da gucke ich ab und zu drauf, wenn ihr was mitzuteilen habt. Okay? Natürlich sind wir immer dafür, ein Späßchen zu haben. Hit Radio Ohr. Heimat, so weit das Auge reicht. Heimat, die meine Heimat. Hit Radio Ohr. Einfach näher dran. Jetzt geht's richtig los. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Ja, jetzt geht's los. Hä? Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Geht's los, ha? Hey, 1, 2. We'll be right back. Dankeschön, die Zilla Dollar Spezial. Dankeschön. Hör nicht auf, aufhören! Völlig außer Kontrolle. Versuchen Sie nicht, an Ihrem Radio herumzustellen. It's time. Wir haben die Hits. Haltet euch fest. How are you doing? Nase, ne? ACDC und Labs and Carburetor. Funky Town. Funky Town. Hey! Here's a complete disc jockey show with all the modern pace of today's exciting radio. Ihr könnt wecken! Ihr könnt euch verstecken! Das nutzt ja heute wieder! Das ist so gut, nicht bei Ihnen, gell? Da, da, da! Maintenant, je voudrais vous parler de gens qui nous gaspillent le moral quelquefois et qui nous ruinent des journées et quelquefois même des mois. Et ça, c'est quand même assez dramatique. Parce que c'est des gens qui existent de toutes les tailles, de toutes les couleurs et dans toutes les langues. Il y en a pour tout le monde. Ça s'appelle des cons et des connes. Il y en a partout avec plein de choses bien gratuites comme ça. Et franchement, quelquefois, on arrive à leur régler leur compte. Et alors là, on est bien content. Et puis, quelquefois, on n'y arrive pas. On gaspille sa salive, on transpire comme ça. Et puis, on n'arrive pas au but. Alors moi, je voulais vous dire que dans ces cas-là, il y a une bonne chanson à se passer à la maison. De Serge, bien sûr, parce qu'il y avait que lui pour écrire des choses pareilles. C'est une chanson qu'il aimait bien en valeur, ces gens-là. C'est même un requiem. Et le voici, voilà. Vanessa Paradise, Paradis, with Coldplay. Und damit gehen schöne Grüße ins Elsass. Je l'ai compris. Aktuell vom Freitagabend. Hallo, hallo. Test, test, test. Meine Damen und Herren, in dieser Sendung werden die Naturgesetze außer Kraft gesetzt. Du bist durchgeknallt. Okay, man, are you ready to go? I'm ready to go. Now, come on, now, crank this motherfucker up. Thunderball. Some give it to, some give it to, some give it to our girls. 5 million and 40 naughty shorty, baby girl. Well, on the way the time cold, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom. Clock strikes upon the hour and the sun begins to fade. Time to figure out how to chase my blues away. I need a man who'll take a chance on a love that burns hot enough to last. So when the night falls, when somebody give it up, somebody give it up. And if it is out of me, if it is out, cause I got the remedy for make you de-stress out. We have to flaunt it, become a God bless out. And girl, if you want it, you have to confess out. And a life where we need set speed, if it is to my chest out. Well, I'm on the way this time, cool, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom. Einfach genial, hä? Wir haben 20.14 Uhr, erster Freitagabend! Hitradio Ohr. Hitradio Ohr. Einfach näher dran. Einfach näher dran. Da ist es jetzt vorbei. Aber ich habe eine neue. Sie heißt Carmen. Hey Girl, ich weiß noch, als ich dich das erste Mal sah. Ich kam in dein Geschäft und du warst da an der Bar. Mit einer schönen roten Rose im Haar standst du da. Girl, damit ich deinen Namen weiß, hast du gesagt, dass du Carmen heißt. 2, 3 Piccolo Lüge. Damals sagtest du, mein verrückter Sex kostet extra. Mein Kumpel will nicht wandern, wenn er durchkam in die Samenbank. Ich geb ihm zwei, drei Kinnhaken nur für dich. Du hast gesagt, dass du mich magst, dass du nicht fragst, nur handelst. Auch wenn dir nicht gefällt. Und das ist ganz bestimmt nicht wegen dem Geld. Such dir einen Stern aus, ich besorg ihn für dich. Du bist das Ein und das Alles für mich. Sagen, der Abend wird unser. Eine halbe Stunde ist zu wenig Zeit, bis ich dich wiedersehen kann. Vergeht eine Ewigkeit, ich kann das nicht. Ich kann nicht warten, ich weiß, du wartest auch. Ich halte die ganze Nacht Wache an deinem Gartenzaun. Doch du kommst nicht, ich stehe da umsonst. Ich sehe Anwälte, Ärzte, Lehrer und sonst nichts. Die Männer gehen ein und aus, abtören. Du gehörst mir, du bist meine Frau. Jetzt gibt es kein Erbarmen. Du gehörst in meine Arme. So soll es sein. Mal du. Okay, ist wieder Zeit für die Werbung. Bis gleich. You're listening to Radio. In fundamental social upheaval. An, laut, stark, ganz toll, wenn Sie wollen. Auch gleich. Nach dem Werbeblock. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Apotheker, Apotheker, Apotheker, Apotheker, Apotheker, Apotheker, Apotheker, Apotheker. Erleben Sie das romantische Landhotel Dammenmühle in Larsulz mit seinem einzigartigen Ambiente. Besuchen Sie unser neu eröffnetes Brauhaus und genießen Sie frisch gezapfte saisonale Original-Dammenbräubiere täglich von 11 bis 24 Uhr. Mehr Infos unter dammenmühle.de. Die Dammenmühle in Larsulz. Gemütlich, urig, badisch. Das Kia-Qualitätsversprechen. Jetzt für alle Kia-Modelle. 7 Jahre Kia-Herstellergarantie. 7 Jahre Kia-Wartung. 7 Jahre Kia Navigationskarten-Update. Das einzigartige Kia Qualitätsversprechen. Ab sofort bei Autohaus Paschke in Offenburg. Jetzt Probefahren. Maximum Clubbing. Die Radio Club Show live aus dem Codex Club in Aachen. Urban Mashup Sound. Elektropop. House. Die Hot Tunes von den Plattentellern dieser Welt. Jeden Freitag mit DJ Rockhound and Friends. Wir bringen das Clubleben direkt in dein Wohnzimmer. Maximum Clubbing. Immer freitags ab 23 bis 3 Uhr live aus dem Codex Club Aachen. Hier auf Hit Radio Ohr. Präsentiert von TriAG Automobile, deinem Renault-Partner der Region. Auch in Birkenfeld, Kippenheim, Baden-Baden und in Bühl. Hör mal, ich bin der Jochen. Und da gibt nur eine Sache, die ich mehr mag als mein GTI. Und zwar Telefonumfragen. Denn ich will freie Fahrt für freie Bürger. Ja, klar, mit so kuscheligen 80 km/h durch geschlossene Ortschaften ballern und die Liter super schon für 30 Cent. Alles klar? Na denn, Vollgas. Wenn Sie da gerne ein Wörtchen mitreden möchten, dann machen Sie mit. Bei Umfragen. Denn mit Ihrer Meinung können Sie dazu beitragen, Produkte, Dienstleistungen und unsere Gesellschaft zu verbessern. Eine Aktion der Initiative Markt- und Sozialforschung mit Unterstützung Ihrer Radiosender. Sag ja zu Deutschlands Markt- und Sozialforschung. Mit Hitradio Ohr und der Volksbank Offenburg zu Pink nach Berlin. Für dich und deine Freunde ein unvergessliches Wochenende in der Hauptstadt und bewirb dich für den Macher 2013. Jetzt gleich informieren und anmelden auf volksbank-offenburg.de oder unter facebook/macher2013. Mich treibt an, was ich bin. Volksbank Offenburg. Ich liebe es, wenn die Sonne endlich wieder scheint. Und wenn es mir zu viel wird, habe ich zum Glück den Sonnenschutz von Rollladen Link. Mein Mann macht da keine halben Sachen. Wenn es um Rollläden, Sonnenschutz oder Reparaturen geht, geht er zu Rollladen Link in Offenburg. Gute Entscheidung, wie ich finde. Und jetzt schaue ich noch nach einem Sonnensegel. www.rollladen-link.de. Leute. Kult-DJ Heinz Ketchup, Partyband Tom und Andy und Backslash Events präsentieren die Fete. Magst du die Kult-Hits der 80er und 90er? Feierst du gerne in tollem Ambiente? Möchtest du Gleichgesinnte treffen? Dann komm am 23. Februar in die Festhalle Offenburg-Weiher. Die Fete. Weitere Infos im Facebook oder unter www.tomundandy.de. Cool. Scheiße! Scheiße! Na, kennen Sie das auch von Ihrer Werkstatt? Dann kommen Sie lieber gleich zu Bliss. Bliss Autosport in Lahr. Werkstatt, Verkauf und Individualtuning. Bliss-autosport.de. Heute Abend. Codex Club in Aachen. Connection complete. Ja, Connection complete heute Abend. Einlass 22 Uhr. Aber... da geht Folgendes ab. 5 vor 12 heißt die Überschrift, 5 Freunde müsst ihr sein. Weil jede Fünfergruppe, die vor 24 Uhr einläuft und zusammen Eintritt bezahlt, bekommt 50 Euro Freiverzehr. Heute! Genau! Freikarten sind gültig, nicht kombinierbar mit weiteren Rabattaktionen. So, dann geht dran morgen, Samstag, 23. Massengeburtstag. Alle Februar-Geburtstags-Leute, die im Februar vor Samstag oder nach Samstag Geburtstag haben, bekommen, wenn sie da sind, vor 1 Uhr 25 Euro Freiverzehr. Genau. U18 bekommt 15 Euro Freiverzehr. Codex Club in Aachen. Deshalb Ausweis nicht vergessen, ganz wichtig. Aha. Dann heute in einer Woche ist nächste Single Party. Es gibt viel zu viele Singles, die müssen wir ja unterbringen. Und dann am Samstag, 2. März, ganz neu, die Weiber drehen am Rad. Das müssen wir mit Echo machen. Die Weiber drehen am Rad. Genau. Online bestellen war gestern. Frauen aufgepasst, 100 Paar Schuhe suchen einen neuen Besitzer. Es gibt Schuhe und Accessoires von Buffalo, Blink und so weiter. Mehr Infos unter codex-club.de. Gratis. Geht auf die Codex-Seite, da seht ihr es. Codex Club in Aachen. Wow! Dreh am Rad, Lady, und schrei vor Glück. Okay. Hey, ja. Codex Club in Aachen. Wow. Wow. Jeden Tag freue ich mich so drauf, denn durch dich lebe ich völlig auf. Deine Show macht mich so ganz und daheim. Die ist cool und so schräg, ich bin immer dabei. Hey, Charlie, du ziehst mir runter bis in den Zeh. Charlie, du bist wie ein extra starker Kaffee. Charlie 2000. Ich habe wieder jede Menge Stress mit diesem Schuhverkäufer. Ja, sag mal den Leuten, dass du auch anständig bist. Ich verkaufe ja auch Damenschuhe. Ja, aber das ist nicht immer so. Du bist nämlich ein ganz stressiger Schuhverkäufer, Erl. Hä? Ich verkaufe Schuhe, okay? Ja, wissen wir noch. Ich habe schon Schuhe verkauft, als ihr noch ein Glänzen in den Augen eines Taxifahrers wart. Oh, papalapap, mach keine Wellen hier. Oh, er ist furchtbar mit dir. Ein Schuhverkäufer, den Hufschmied des 20. Jahrhunderts. Das ist furchtbar mit dem Kerl. Seit es die Menschen gibt, gehören Weiber und Schuhe zusammen. Einmal Schuhe, immer Schuhe. Ja, ja, jetzt zieh dich zurück wieder hier. Jetzt reicht's aber, mach Platz. Was denn? Ein Schuhverkäufer übernimmt jetzt die Sendung. Hilfe! Targeting an entire generation of apathetic, despondent trust fund babies. He's alive. Showtime. Sky's red tonight. We're on the edge tonight. No shooting star to guide us. You think you got the best of me? Think you've had the last laugh? Bet you think that everything good is gone. Think you left me broken down? Think that I'll come running back? Baby, you don't know me 'cause you're dead. Me now, here on this stage tonight. Let's leave the past behind us. Like an army falling, one by one by one. Like an army falling, one by one by one. What doesn't kill you makes you strong. Back for you one day. could see it from afar. We were riding that way. Blinded by the lights, and it's something I crave. We didn't want to call it too early. Now it seems a world away, but I miss that day. Are we ever gonna feel the same? Standing in the line till it's over. Super, hein? Colin Harris. Und der Musikteppich ist von Carly Rae Jepsen. Wir haben 20.33 Uhr gleich und ich sage willkommen bei Hit Radio Ohr. Die doofe Witze-Ecke. Blondie, hallo Blondie, ja. Raunt ihren Mann beim Vorspiel ins Ohr. Schatz, flüster mir was Dreckiges ins Ohr. Er? Küche. Ja, das turnt ab. Das turnt mal richtig ab. Ist schon gut, Ruhe. Ja, so gut waren wir auch nicht. Dankeschön. Sitz. Ein 20-Jähriger will abends noch einen drauf machen. Er hat nämlich Steuerrückzahlung gehabt und geht in eine Bar. Dort lernt er eine hübsche 45-Jährige kennen. Sie plaudern und trinken ein paar Bierchen. Dann nimmt sie ihn in den Arm und fasst ihm in den Schritt und haucht ihm ins Ohr. Sag mal, hättest du Lust, mal Bock, so richtig Sex mit Mutter und Tochter zusammen? Er, Feuer und Flamme, das wäre zum ersten Mal gewesen. Und sie fahren zu ihr nach Hause. Sie schließt die Tür auf, macht das Licht an und ruft: Mama, bist du noch wach? Danke, das reicht. Schlimmer kann es ja wohl nicht werden, oder? Sicher gibt es ein Gegenmittel. Abgelehnt! Wir sind verloren! Die Hände in die Luft, endlich wieder Achselduft. Wir drehen durch, wir schreien laut, wir rocken diesen Club. Der Boden wird die Masse, winkt bei jeder meinen Song hier singt. Die Haare nass, wo welche sind, Schweiß verklebt das Hemd. Jungs, fasst euch doch mal in Schritt, denn neuer Ding, das schwingt gleich mit. Ihr Mädels, seid jetzt dran, Orgasmus ohne Mann. Ich lass den Bass von der Leine und die Kätzchen auf euch drauf. Ich lass den Bass von der Leine, passt auf eure Ohren auf. Ich lass den Bass von der Leine und ihr seid dabei. Ich lass den Bass von der Leine und die Zähne frei. 1, 2, 3. Ich lass den Bass von der Leine und die Zähne frei. ich lass den Bass von der Leine, passt da volle Ohren auf. Lass den Bass von der Leine und ihr seid dabei. Lass den Bass von der Leine und ihr zählt bis drei. Eins, zwei, drei. Yeah.

Ihr Fachgeschäft mitten in der Möbelstadt Aachen. Möbel Seifert am Adlerplatz. Heute Abend. Codex Club in Aachen. Connection complete. Connection complete heute Abend im Codex. Da, da, da, da, da, da. Das macht an, das geht ab. 5:12 heißt heute. 5 Freunde müsst ihr sein. Solltet ihr sein, weil jede Fünfergruppe, die vor 24 Uhr zusammen Eintritt bezahlt, bekommt 50 Euro Freiverzehr. Das ist mal ein richtiger Grundstück für eine Party, oder? Also wirklich echt. Da, da, da, da. Okay, morgen Samstag Massengeburtstag. Februargeborene erhalten 25 Euro Freiverzehr. Bis 1 Uhr ist das gültig. Morgen. U18, 15 Euro Freiverzehr. Ausweise nicht vergessen. Genau. Codex Club in Aachen. Heute in einer Woche ist die nächste Singleparty im Codex. Und am Samstag, morgen in einer Woche, am 2. März, die Weiber drehen am Rad. Online bestellen war gestern. Frauen aufgepasst. 100 Paar Schuhe suchen einen neuen Besitzer. Es gibt Schuhe und Accessoires aus brandaktuellen Kollektionen von Buffalo und Blank. Gratis! Dreh am Rad und schrei vor Glück! Ja! Yeah. Infos unter codex-club.de. Wow, wow, wow, wow. Hallo Nachtschwärmer! Countdown um 20.52 Uhr. Mal schauen, was wie es bei Harpers Tour der Helfman zugeht. Da geht wieder, da braut sich, glaub, was zusammen. Also, was gibt's? Naja, ob du es glaubst oder nicht, ich wollte von dir einen Rat über Frauen. Von mir? Wie schmeichelhaft. Was willst du wissen? Ich habe ein kleines Problem, Chelsea im Bett zu befriedigen. Aha. Und deshalb habe ich mir gedacht, wer weiß besser, wie man eine Frau nicht befriedigt, als mein Bruder Alan? Vollkommen richtig. Ich habe einen Ausschlag auf meinem Privatgelände. Privat? Wenn Sie noch mehr Verkehr da unten hätten, müssten Sie Ampeln aufstellen. In the mix. Weg mit der Langeweile. Ab geht's. Auf geht's. Oh. Raus mit der Antenne. Einfach wieder dran. And listen, Ice is back with my brand new invention. Something grabs a hold of me tightly, flow like a harpoon daily and nightly. Will it ever stop? Yo, I don't know. Turn off the lights and I'll glow. To the extreme, I rock a mic like a vandal. Light up a stage and wax a chump like a candle. Dance, corrupt speaker that booms. I'm killing your brain like a poisonous mushroom. Deadly, when I play a dope melody. Anything less than the best is a felony. Love it or leave it, you better gain play. You better hit bulls out of kid, don't play. If there was a problem, yo, I'll solve it. Check out the hook while my DJ revolves. On a roll, it's time to go solo. Rolling, hit my 5.0 with my ragtop down so my hair can blow. The girl is on standby, waiting just to say hi. Did you stop? No, I just drove by, kept on pursuing to the next stop. I bust a left and I'm heading to the next block. The block was dead, yo, so I continue to A1A. Girls were hot, wearing less than bikinis. Rock men love us, battling bikinis. Tell us, 'cause I'm out getting mine. Jay with the gauge and vanilla with the nine. Ready for the chumps on the wall. The chumps acting up because they're full of eight balls. Gunshot, brains out like a bell. I grabbed my knife, all I heard was shells. Falling on the concrete real fast. Jumped in my car, slammed on the gas. Bumper to bumper, the avenue's packed. I'm trying to get away before the jack is jacked. Police on the scene, you know what I mean? They passed me up to run it all the dope fiends. If there was a problem, yo, I'll solve it. Check out the hook where my DJ revolves. Problem, yo, I'll solve it. Check out the hook while DJ revolves. Vorsicht, diese Sendung macht sich Showtime! Simon, Simon, I like the way she turned around but somehow still faced me. A sweet girl, was tasty. For the cash, she dashed like Stacy. Said she wanna move from there. Toss a little shot, all she knew was yeah. So to act like you know, left in the game, having to act like I'm here. I just wanna feel this moment. absolut wieder spitzenmäßig, ja? Christina Aguilera, Pitbull und Aha. It's party time! Jetzt Party time! Ja, ich hoffe, bei euch ist auch partymäßige Stimmung zu Hause, Nachtschwärmer. Finger weg vom Radio. Ich habe die richtige Frequenz gefunden. Attention everyone. This is an emergency broadcast. The unpleasant noise you are about to hear coming from your radio is not a mistake. I want you to know that I'm happy for you. I wish nothing but the best for you both. An older version of me, is she perverted like me? Would she go on you in a theater? Does she speak eloquently? And would she have your baby? I'm sure she'd make a really excellent mother. Cause the love that she gave to be made wasn't able to make it up for you to be open wide. No. And every time you speak her name, does she know how you told me you'd hold me until you died? Till you died, but I am still alive. And I'm here. Show. And them all kids ask how that chain glow. Point to her, they say, wow, it's the same glow. Point to me, I say, yeah, it's the same dough. We the same type, you my A-line. Yeah. You had me sleeping in the same bed, A-night. Girl, rock with me, you deserving the best. Take a few shots, let it burn in your chest. We could ride around, pumping nerd in the deck. Funny how a few words turned into sex. Play number three, joint called brain. Mom took a hit, made me swerve in the lane. The name malicious, and I burn every track. Clips in J. Timberlake, now how heavy is that? Cause I joke that you laid in the bed that was made. I'm not gonna fade as soon as you close your eyes. And you know it. And every time I scratch my nails down someone else's back, I hope you feel it. Well, can you feel it? Well, I'm here. Wahnsinn, ha? Alison Morissette und so weiter. David Guetta. Und alles Mögliche dabei. Was geht hier vor? Wir lassen die Sau raus. Be my neck. Everybody get your hands up.

hier auf Hit Radio Ohr. Präsentiert von TriAG Automobile, deinem Renault-Partner der Region. Auch in Birkenfeld, Kippenheim, Baden-Baden und in Bühl. Beste Bank in Offenburg. Die Südwestbank Offenburg ist Sieger im City Contest von Focus Money. Beste Bank in Offenburg. Eine Beratung, die bundesweit Maßstäbe setzt, sagen die Experten. Beste Bank in Offenburg. Überzeugen Sie sich selbst. Die Südwestbank Offenburg, Hauptstraße 35. Südwestbank. Werte verbinden. Mit den Orbitz unterwegs. Bei den Tank- und Rasthöfen Malberg West und Ost können Sie mit Ihren Orbitz tanken, schlemmen, einkaufen und vieles mehr. An einem Ort, bei einem Stopp. Cityräder, Mountainbikes und sportliches Fahrradzubehör erhalten Sie bei Linkrad Quadrat in Gengenbach. Alle Orbitz-Partner auf einen Blick auf funkhaus-ortenau.de. Hallo, ich bin die Susi. Und wisst ihr, auf was ich total stehe? Ich singe gerne süße Songs. Du kannst alles tun, aber nicht alles trinken. Freiersbacher, das magnesiumreiche Mineralwasser aus Baden. Freiersbacher und Baden sprudelt. Topgepflegte Mietwagen mit Service und Qualität finden Sie unter www.werle-autovermietung.de. Werle Autovermietung. Leute, Kult-DJ Heinz Ketchup, Partyband Tom und Andy und Backslash Events präsentieren Die Fete. Magst du die Kult-Hits der 80er und 90er? Feierst du gerne in tollem Ambiente? Möchtest du Gleichgesinnte treffen? Dann komm am 23. Februar in die Festhalle Offenburg-Weiher. Die Fete. Weitere Infos im Facebook oder unter www.tomundandy.de. Cool. Grenzenlose Partylaune. Die Hasen machen wieder das Tiroler Paznautal unsicher. Vom 12. bis zum 14. April. Das große Pistengaudi-Saisonclosing in Galtür. Après-Ski pur. Mit den wilden Engeln live auf der Faulbrunnalm. Heiße Partys, tolles Panorama und 40 Kilometer Pisten warten auf uns. Das Pistengaudi-Saisonclosing vom 12. bis 14. April. Jetzt buchen. Verpassen Sie nicht die weltweit einzige Weinprobe in einer Gondelbahn mit Ihren Gengenbacher Winzern. Heute Abend. Codex Club in Aachen. Heute Abend. Maximum Clubbing. Ja, Einlass 22 Uhr, immer im Codex. Und heute heißt es 5 vor 12. Das hat folgende Bewandtnis. 5 Freunde müsst ihr sein, nämlich jede 5er-Gruppe, die vor 24 Uhr gemeinsam Eintritt bezahlen, bekommt 50 Euro Freiverzehr. Also wenn das nicht ein Grundstück für eine Party ist in der Gruppe, dann weiß ich auch nicht. Alles klar? Morgen Samstag, Massengeburtstag. Das heißt, alle Februar-Geburtstage erhalten 25 Euro Freiverzehr. Bis 1 Uhr limitiert. U18 bekommen 15 Euro. Da, da, da. Freitag, 1. März, heute in einer Woche wieder Single-Party. Codex Club in Aachen. Und Samstag, 2. März, ganz was Neues. Die Weiber drehen am Rad. Die Weiber drehen am Rad. Online bestellen war gestern. Frauen aufgepasst, 100 Paar Schuhe suchen einen neuen Besitzer. Im Codex gibt's Schuhe und Accessoires aus brandaktuellen Kollektionen von Buffalo und Blink. Gratis! Dreh am Rad und schrei vor Glück. Codex Club in Aachen. Und das ist der heißeste Club im Universum. Die coolsten der coolen dürfen sich da überhaupt anstellen. Aha. Ich spüre etwas. Aber hallo, wen haben wir denn da? Das ist live from the heart of the world's greatest city. In a radio studio. Ross and Special to now. Ach, Schwärmer Spezial. Yeah. Ja, Freestyle Spezial dabei. Grüße ich jetzt alle, die während der Arbeit hier zuhören. Vorher 10. Hier ist Hitradio Ohr, Nachtschwärmer. Und ich wäre wieder bedrängt. Gestalkt, kann man schon fast sagen, von einem Schuhverkäufer hier. Was gibt's wieder? Das ist ja langweiliger als in einem Schuhladen. Bei dir vielleicht. Mach ein bisschen Werbung für mich. Charlie, 5000. Oh nein. Da zieht er mich immer mit auf. Ja, Hauptsache, bist gut drauf, hä? Ich war auch mal ein junger Mann. Ehrlich? Jung genug, um 4 Touchdowns zu schaffen in einem einzigen Spiel. Ja, komm. Aber dann warf die Dunkelheit ihren roten Schatten über das Land. Und der rote Schatten, das war deine Frau, hä? Mein Mann ist ein Idiot. Ja, Peggy, genau. Hol dir eine Banane, Alter. I got to get it back at the flow. Hey, yo, what's up with my fame? Try to get it down for you and me. Yeah, I just know how to get back. Cause I just get the high C, get the low D. I'm focused on no lock, but I'm filled with you. What it is, so I just get it down. I'm going for you to see the art and my ring. In the place to be, and just got to have that. Won't get back cause I'm smack wet. Never too low, I'm just getting clever. Got to get it back cause I flow with my flows. Know how to get it back, back, back, back. I'm forever, every day. Wir befinden uns im Hort der Natur im Kinzigtal. Da ist ja gerade der volle Öko-Trip. Da gibt es neuerlich in den Bauernläden. Die haben das ganz neu jetzt eingeführt, den Öko-Vibrator für die Lady von heute. Ja, Öko-Vibrator. Wisst ihr, aus was der besteht? Ein Bambusrohr und da ist eine Hummel drin. Gut, in Biberach hatte ein Bauer einen Hahn. Das war in den 60ern. Und der war sehr aktiv. Normal macht ja der Hahn seinen Hühnerhof und beherrscht die Hennen. Okay, der war aber hyperaktiv und hat das ganze Dorf Biberach durchgemacht, ist dann die nächste Woche nach Zell am Hammersbach und halbe Kinzig. Irgendwann hat der Bauer zu ihm gesagt, hey, das kann ja nicht so weitergehen, Freund, mit dir. Weil das ist nicht normal, was du machst. Du machst die ganzen Hühner hier im ganzen Gebiet durch. Da liegst du mal flach und kannst nimmer. Gut, es ging weiter. Es war furchtbar. Erst nach Gengenbach ist er dann gegangen und hat jeden Tag alle Hühner durchgemacht. Irgendwann kam der Bauer vom Feldheim. Von Weitem sieht er auf dem Hühnerhof, wie der Kahn auf dem Boden liegt. Nein, erst hat er den Geier gesehen, der über ihm gekreist ist. Ein Geier, ja. Dann hat er den Hahn auf dem Boden liegen sehen, mit gespreizten Federn. Dann hat er ihm zugerufen, ich hab dir's prophezeit. Siehst, jetzt liegst du da und kannst nicht mehr. Jetzt bist du fertig.

good. Radio on. Coming as hard as they possibly can. What did you say? Do you want to party? Waking up this city's nightlife. Are you ready to party? Iron Maiden. You want Iron Maiden? Yeah. I got a couple of these. Iron Maiden will make you happy. Okay. There's quite a lot of validity to trying to make music that people do take seriously. Other people say, it's metal, it's all a bit of a laugh, isn't it? But it's not to me. And, I think if you're going to do something, you should take it seriously. Iron Maiden und Aha. I'm coming. Ja, natürlich, das sind Songs, die hört man nicht alle Tage, hä? Aber bei Charlie 2000 Freitags gibt es sie zuhauf. Zu 98%. Deshalb rufe ich nochmal ins zweite Radioland. Hallo, Nachtschwärmer. Wir sehen uns kurz zurück in die Werbung. Gleich geht's weiter. Oh, bitte nicht. Das grenzt ja fast an Bestrafung. Wir gehen zurück in die abgeschlossenen Anstalten. Keine Angst. Jetzt kommt nur Werbung. Sau stark. M&O Möbelcenter Aachen. Die ganze Welt des Wohnens. Vom kleinsten Preis bis zum Besten vom Besten. Die Atrium Küchenwelt und das Otten Polstermöbelstudio werden Sie begeistern. M&O Möbelcenter Aachen. Fautenbacher Straße. Maximum Club. Die Radio-Club-Show live aus dem Codex Club in Aachen. Urban Mashup Sound. Elektropop. House. Die Hot Tunes von den Plattentellern dieser Welt. Jeden Freitag mit DJ Rockhound and Friends. Wir bringen das Clubleben direkt in dein Wohnzimmer. Maximum Clubbing. Immer freitags ab 23 bis 3 Uhr live aus dem Codex Club Aachen. Hier auf Hit Radio Ohr. Präsentiert von Tri AG Automobile, deinem Renault-Partner der Region. Auch in Birkenfeld, Kippenheim, Baden-Baden und in Bühl. Hi, hier ist die Jackie. Weil mein Freund den ganzen Tag nur Fußball guckt, mache ich jetzt bei Telefonumfragen mit. Damit auch ich mal ein bisschen Spaß habe. Also Männer, Spiele dauern in Zukunft nur noch 15 Minuten und gespielt wird oben ohne. Statt Trikots werden dann einfach die Hosen getauscht. Dann sieht auch mein Freund mal, dass man Sixpacks nicht nur trinken kann. Wenn Sie da gerne ein Wörtchen mitreden möchten, dann machen Sie mit. Bei Umfragen. Denn mit Ihrer Meinung können Sie dazu beitragen, Produkte, Dienstleistungen und unsere Gesellschaft zu verbessern. Eine Aktion der Initiative Markt- und Sozialforschung mit Unterstützung Ihrer Radiosender. Sag ja zu Deutschlands Markt- und Sozialforschung. Captain, wir nehmen gleich volle Fahrt auf. Brauchen aber noch Verstärkung. Na dann, heuern wir an. Kommunikationsdesigner und Designpraktikanten. Ab zu uns an den Bodensee. Gute Idee. Werbeagentur Rheingold, die Full-Service-Agentur für On- und Offline-Konzepte aus Konstanz, sucht dich. Einfach vorbeiklicken unter werbeagentur-rheingold.de. Volle Fahrt voraus und bewerben unter www.werbeagentur-rheingold.de. Ganz du selbst sein, dir etwas Gutes tun, ankommen und innehalten. Lass dich erobern von der Ursprünglichkeit und Reinheit der Natur. Mila, das Blütenbeeren-Pflanzensaftgetränk. Eine Weltneuheit, die Frauen bei ihrer aktiven Lebensgestaltung unterstützt. Minze zur Entspannung, Grüntee für neue Impulse, Zitronengras für innere Stärke. Mila, für ein neues Ich. Ab sofort in ihrem Edeka-Markt. Mehr unter mila-woman.de. Egal wie Sie zur Raiffeisen Kinzigtal kommen, Hauptsache Sie kommen. Gute Biere und schöne Weine, fruchtige Säfte, regionale Mineralwässer und richtig feine Lebensmittel aus unserer grünen Theke. Raiffeisen Kinzigtal. Grenzenlos regional. Heute Abend. Codex Club in Aachen. Connection complete. Heute Abend. Ja, noch 10 Minuten, dann wird Einlass gemacht. Heute heißt im Codex 5 vor 12. 5 Freunde solltet ihr sein, damit ihr 50 Euro zusammenbekommt. Und zwar geht das folgendermaßen. Die 5 Freunde müssen zusammen Eintritt bezahlen. Und das geht aber nur bis 24 Uhr. Ja? Wer nach 24 Uhr kommt, geht leer aus. Also, ihr wisst Bescheid. Dann geht's weiter. Morgen Samstag, 23. Die Massengeburtstagsparty. Februargeborene erhalten 25 Euro Freiverzehr. U18 15 Euro Freiverzehr. Alles bis 1 Uhr limitiert. Nur bis 1 Uhr. Codex Club in Aachen. Connection complete. Heute in einer Woche wieder Single Party. Aber das kennt ihr ja schon. Und am Samstag, 2. März, morgen in einer Woche, die Weiber drehen am Rad. Ja, was ist das denn? Online bestellen war gestern. Frauen aufgepasst, 100 Paar Schuhe suchen einen neuen Besitzer. In Codes gibt's Schuhe und Accessoires aus brandaktuellen Kollektionen von Buffalo und Blank. Gratis! Mehr Infos unter codex-club.de. Ja, drehe am Rad und schrei vor Glück. Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow. Freitagabend. Nein. Durchgeknallter Turbospaß. Oh gut. Der geballte Angriff auf die Lachmuskeln. Das denke ich auch. Das total ausgeflippte. Radio. Oh, oh, oh. Jetzt machen wir gleich den 90er und ich muss jetzt kurz die Soundgäste da unten begrüßen, die hier auf der Straße stehen und da hochgucken. Hallo. Direkt bei mir vorm Studio. I wanna get into the world. die Top-Songs der 90er, aber ich habe hier eine kleine Unterbrechung. Die Kelly, die Tochter von meinem Freund Al, ist da. Ja? Ich heiße übrigens Kelly. Ja, habe ich gerade gesagt, Kelly. Aber sie ist da nicht ganz, wie soll ich das gewählt ausdrücken? Sie hat mehrere Klassen wiederholt, sagen wir mal so. Ja? Das haben die von der Sozialhilfe auch gesagt. Gut, dann stell uns zweimal vor. Also, ich bin Kelly und das ist Quasimodo. Quasimodo. Vor 22 Uhr am Freitagabend. So, jetzt mache ich hier einen nochmal einen verzweifelten Anlauf bei meinem Freund Al, ob ich mit der Kelly ausgehen darf. Kelly, wie sieht's aus? Gehen wir miteinander aus? Oh, cool. Nee, nicht mit dem. Mit mir sollst du ausgehen. Niemals. So tief sinke ich nie, dass ich mit einer Null ausgehe. Danke, Kelly. Al, wie sieht's aus? Sprech mal ein Machtwort. Rühr sie an und ich häng dich an deinen Dickdarm auf. Nein, Herr, ich schaff's nicht. Bei wer wäre sie die Richtige für mich? Ganz klar, gell, Kelly? Bei mir sind Männer schon aus dem Koma aufgewacht. Ja. Alten 90er, sage ich jetzt mal. Doch wirklich echt. Das waren alles Knaller, Superknaller aus jener Zeit. Sag schon mal, die Sendung kann man nachträglich bei mir runterladen, nach 3-4 Tagen. Zum Beispiel letzten Freitag ist schon drin unter www.charlie2000.de. Wenn das was interessiert. Bitte geht auf Facebook, gebt in die Suchzeile ein Charlie 2000 Fan. Also Charlie und 2000 in Zahlen und Fan, ohne Leerzeichen. Und gefällt, bitte klickt gefällt mir an. Ich möchte nämlich die 5000 voll bekommen, aber die habe ich noch nicht voll, da geht nichts. Vielleicht die, alle, die jetzt draufgehen, die kennen mich schon. Ja, natürlich, dann geht das nicht. Die haben schon gefällt mir geklickt. Dann müsst ihr vielleicht teilen, irgendwas machen. Los, teilt, beglückt mich. Der Schuhverkäufer macht mich gar nichts. Hier geht's ins Wochenende. Ich könnte gerade noch eine Stunde weitermachen, ne? Was gibt's denn da? Die Extrawurst. Schneller. Absolut durchgeknallt. Das Battle am Freitagabend. Oh Mann, das ist so cool. Hau rein. Hau rein. Heavy Metal. Haha. Ja, das ist der Sound ins Wochenende. This is the Superstation. Best music. Virginia is never south. The journey starts here. Hit Radio Ohr. Radio Ohr. One more time. Superstation. I spend my time just thinking about you. Every single day, guess I'm really missing you. And all those things we used to do. Hey girl, what's up? It used to be just me and you. I spend my time just thinking about you. Every single day, guess I'm really missing you. And all those things we used to do. Hey girl, what's up, yo? What's up? Sail the seven seas, across the universe and go to other galaxies. Just tell me where to go, just tell me where you wanna meet. I navigate myself to take me where you be. Cause girl, I want you right now. I travel uptown, I travel downtown. Wanna have you around, like every single day. I love you always, I'll meet you halfway. Yeah.

Club in Aachen. Heute in einer Woche Ladies Night Single Party wieder. Und das kennen wir ja, das, die Prozedur. Und dann aber am Samstag, also morgen in einer Woche, 2. März. Die Weiber drehen am Rad mit Echo. Die Weiber drehen am Rad. Und warum drehen die da? Online bestellen war gestern. Frauen aufgepasst. 100 Paar Schuhe suchen einen neuen Besitzer. Codex Club in Aachen. Es gibt Schuhe und Accessoires aus brandaktuellen Kollektionen von Buffalo und Blink. Gratis! Also, schreit vor Glück. Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow! Wow! Durch die Hölle und im Gesicht ein paar Kratzer. Wie geht's dir? Du bist auf Sendung. Willkommen beim Charlie 2000. Charlie 2000. Alles klar, willkommen, ich gebe noch richtig Gas hier. Der Power ins Wochenende nach Schwärmer. Immer freitags von 19 bis 23 Uhr. Ich sehe lieber Charlie hier. 20 vor 9 ist schon. Mann. Das hier wird 49. Und wenn ich den Wagen heute auch noch von innen. Ja, aber der meint, was das auch ist, was sehr wichtig ist. Also wenn ich ihn heute noch von innen reinigen will, also mit einem Staubsauger, weil meine Frau braucht den Schraubsauger um 10. Und wenn ich ihn also noch vor 10 noch mal reinigen will, dann muss ich jetzt eine Runde nach Hause fahren, ne? Also wenn ich ihn noch von innen sauber machen will, das ist vielleicht mal so viel drin. Also wenn ich ihn noch mal von innen reinigen will, dann muss ich jetzt also quasi weg schon, weil ich glaube, ich fahre heute für die Frühjahr, ne? Macht Spaß? Ja, Sir! Now ready for takeoff. Sir, ja, Sir! Extinguish your cigarette. Gib's zu! Sir, ja, Sir! Ich muss immer noch den Öko-Vibrator lachen. Haben einige gemeint, soll ich nochmal erzählen, sie haben es nicht mitbekommen. Also, im Kinzigtal, der grüne Hort. Überall Öko, Öko, Öko. Und jetzt sind verschiedene übergegangen, auch Vibratoren für Ladies ökomäßig zu machen. Und das wird folgendermaßen gemacht. Da sind ja die im Kinzigtal vom Material her sowieso gesegnet, ja? Also, ein Bambusrohr und da kommt eine Hummel rein. Das ist es. Ja. Na gut, Bambusrohr müssen sie auch einführen. Ich bleib mal im Kinzigtal. Geht eine Frau letzten Samstag zum Bauern und sagt, ich hätte gern 10 Eier. Antwortet der Bauer, ich auch. Ein Freund zum anderen. Ah, du, ich hab ehrlich Pech mit Frauen. Ach, sag bloß. Ja, verdammt, es klappt nichts. Ja, die erste ist mir weggelaufen und die zweite, ja, die ist geblieben. Das ist der Power ans Wochenende. Ja! This will be a good night. Am Freitagabend. Hallo, Leute. Und das nennt ihr alles normal? Wieso? Das ist doch der Sinn der Sendung. Auch für dich, du Arsch. Ja. Genau. Schön, so schön. So schön, so schön. Leben ist das schön.

Heute heißt in Codex 5 vor 12, 5 Freunde müsst ihr sein. Dann, wenn die Fünfergruppe gemeinsam Eintritt bezahlt, bis 24 Uhr übrigens geht es nur, bekommen sie 50 Euro Freiverzehr. Ja, wie finde ich das? Ah, das macht richtig an. Morgen Samstag Massengeburtstag. Februargeborene erhalten 50 Euro Freiverzehr. U18 15 Euro Freiverzehr. Morgen Samstag. So geil. Codex Club in Aachen. Heute in einer Woche Single Party in Codex. Das kennt ihr ja. Und Samstag, 2. März. Die Weiber drehen am Rad. Die Weiber drehen am Rad. Und zwar sowas von. Online bestellen war gestern. Frauen aufgepasst. 100 Paar Schuhe suchen einen neuen Besitzer. In Codex gibt Schuhe und Accessoires aus brandaktuellen Kollektionen von Buffalo und Blink. Gratis! Dreh am Rad und schrei vor Glück. Codex Club in Aachen. Der Charlie pur, die Leute sind drauf und sie drehen das Radio auf. Charlie spielt die größten Hits. Oh, ich muss mich verbessern, ach schon mal, ich habe gesagt, heute gibt es 50 Euro, morgen nur 25 beim Massengeburtstag. Er will einfach nur Spaß. Das wäre des Guten zu viel. Und die Leute schreien Wahnsinn. Warum schickst du mich in die Hölle? Hölle, Hölle, Hölle. Eiskalt lässt du meine Seele erfrieren. Das ist Wahnsinn. Du spielst mit meinen Gefühlen. Und Charlies Show ist lange noch nicht Müll. Denn Charlie weiß, was er will. Ja, ich bin leider nicht ganz allein, der Schuhverkäufer ist immer da. So, jetzt geben wir natürlich Gas. Dreier Stecker auf Zweier Stecker Stromadapter. Zick, zack, Elektroschock. Lichter an, volle Power. And it's no big surprise. Ja, mein Freund, ehrlich, möchte ich mich bei dir bedanken, dass du dich heute zurückgehalten hast. Also, welch ein Wunder. Also, du kannst ruhig erzählen, dass ich Eindruck schinde bei den Weibern. Und dass Al Bundy nicht nur auf der Überholspur des Lebens fährt, nein, er lässt dabei auch noch die Reifen quietschen. Hey, dann kannst du mich ja mitnehmen. Du weißt doch, dass ich dich nirgendwo mit hinnehme. Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio. All music, all the time. Mit dir auf einer Welle. Vielen Dank fürs Zuhören. Noch ein großer Achim grüßt die Tanja. Und der Carsten Schneider wird auch gegrüßt. Hier ist meine Hände und der Nachtschwärmer. Showtime! Was geht da? Jetzt geht die Party an! You're a fire. für den Weltuntergang? Ja, schlimmer als diese Show kann er nicht sein. Mit Charlie 2000. Schönen Dank an alle, die zugehört haben. Schönes Wochenende, schöne Woche. I'm a breeze sipping Coronas. Boss dog, I give it to her right, and she like it. She on the hip like a sidekick. Izzy, one of the coolest, a fool on the floor. I whispered in her ear, come here, you ready to go? I rolled up a winner and put it up in the air. Got that little dress on, you coming up out of there, yeah. She like that, you like that? You say you bite, well I bite back. And I'm all go, we can do it till tomorrow. I beat it up like Harpo, snoop it. I go hard, baby, yes. Kissing on your then I'm digging, I'm just caressing. I won't stop till you finish, but you ain't felt love till a gangster get up in it. Drink. Und jetzt bitte alle zurückdrehen. Einmal gepoppt, nie mehr gestoppt. Okay, Leute, Zeit ist um. 23 Uhr. Aus Deutschland und der Welt. Hitradio Ohr, die Nachrichten. Im Studio Moritz Einzel. Der südafrikanische Paralympic-Star Oscar Pistorius steht unter Mordverdacht, aber er ist jetzt auf Kaution frei. Dafür müsse er umgerechnet rund 85.000 Euro hinterlegen, entschied das zuständige Gericht in Pretoria. Pistorius' Onkel Arnold sagte danach: "We are relieved that the fact that Oscar got bail today." Wir sind erleichtert, dass Oscar auf Kaution rauskommt, aber gleichzeitig trauern wir um Weaver zusammen mit ihrer Familie. In der Nacht zum Valentinstag hatte Pistorius in seinem Haus seine Freundin Weaver Steenkamp erschossen. Die Staatsanwaltschaft beschuldigt ihn, das vorsätzlich getan zu haben. Pistorius bestreitet das. Bundespräsident Gauck hat in seiner Europa-Rede mehr Einsatz der Bürger für Europa gefordert. Gauck beklagte in der Rede eine Krise des Vertrauens. Es gebe in der Bevölkerung deutlichen Unmut, der nicht ignoriert werden dürfe. Gauck sprach sich außerdem für einen Verbleib Großbritanniens in der EU aus. Die mit Spannung erwartete Grundsatzrede stieß größtenteils auf ein positives Echo. Die NATO tut sich schwer mit ihrer künftigen Präsenz in Afghanistan. Immerhin weiß man jetzt mehr über die Truppenzahlen, die diskutiert werden. Und zwar wegen einer falschen Mitteilung von Bundesverteidigungsminister de Maizière. Vor laufenden Kameras erklärte der deutsche Verteidigungsminister, die USA würden noch mit einer 8.000 bis 12.000 Mann starken Truppe in Afghanistan bleiben. Offensichtlich hatte de Maizière die bisher nur im Geheimen diskutierten Zahlen falsch verstanden. Nach Aussagen beteiligter Diplomaten